24. Die Deutsche Reichspost und man darf wohl sagen auch unsere österreichische Post waren noch vor 10 Jahren von musterhafter Zuverlässigkeit und funktionierten dank dem urangeborenen Ordnungssinne des deutschen Menschen in derart wohltuender Weise, dass niemand auch nur im Entferntesten beim Aufgeben eines Briefes das geringste Misstrauen hegte, da man mit absoluter Sicherheit auf eine ganz automatisch-mechanische Abwicklung des Postdienstes felsenfest bauen konnte. Eine große Wandlung nach dieser Richtung hin wurde im Kriege geschaffen. Nicht so sehr dadurch, dass hiermit begreiflicherweise eine äußerst scharfe Postkontrolle einsetzen musste, als vielmehr deswegen, und dies in solchen Zusammenhängen zu beachten ist von allerhöchster Bedeutung, weil gerade die deutschlandfeindlichen Elemente mit einer bewundernswerten Zielstrebigkeit und Konsequenz sich eben jener Beaufsichtigungsstellen zu bemächtigen wussten, die den sichersten Weg zu Zions Allwissenheit darstellten. Und so konnte denn schon hier dank Michels Ahnungslosigkeit und der Unfähigkeit Abkommandierte zu erkennen, dies fürchterliche bewerkstelligt werden, dass eben jene Elemente, die Spionage und Bewachung der äußeren und inneren Feinde Deutschlands besorgten, mit diesem unter einer Decke spielend, begreiflicherweise derart erreichten, dass der Deutsche eben jene Dinge, für deren Beobachtung sie scheinbar tätig waren, nie und nimmer erfahren konnte. Dies alles ist nicht blasse Theorie, sondern dem Verfasser zu schmerzlicher Klarheit im Laufe der Kriegsjahre geworden, wenn er immer wieder und wieder erleben und beobachten musste, wie jüdische Elemente gerade dort ihre Tätigkeit entfalteten, wo es gegolten hätte, Zions Allgegenwart zu entlarven. Dank dem Umstande nun, dass derart die richtigen Leute die scheinbaren Kontrollorgane Deutschlands während der Kriegszeit waren, wurde es mit spielender Leichtigkeit bewerkstelligt, dass nach dem Umsturze diese richtigen Leute zu den wirklichen Kontrollorganen Zions ohne Postenwechsel avancierten. Jedenfalls gelang es Zion so, ob mit, ob ohne Personalwechsel, das im Kriege eingeführte Spionagenetz namentlich auch für Post und Telefon vollständig in die ihm genehmen Hände zu spielen und derart ohne sichtbaren Übergang bis zum heutigen Tage die im Kriege notwendige Oberaufsicht weiter fortzuführen, ohne dass dem Deutschen sich dagegen aufzulehnen jemals beigefallen wäre. So ist denn die Post schon durch die Tatsache allein ganz in Zions Händen, dass es ihren geheimen Beaufsichtigern unter den nichtigen Vorwande der Valutakontrolle möglich ist, jeden ihnen genehmen, das heißt nicht genehmen Brief zu eröffnen und mit dem Vermerke, aufgrund der Verordnung vom 15. November 1918, Reichsgesetzblatt, Seite 1324, geöffnet, zu bespionieren, worauf dann natürlich alle jene nicht gewünschten Verbindungen mit schamloser Frechheit durch Beseitigung der derart verloren gegangenen Briefschaften kurzerhand abgeschnitten werden. Abermals baut die Arglosigkeit des Publikums, namentlich in Österreich, solch unverfrorenem Diebstahl goldene Brücken, welche noch dadurch gangbarer werden, dass die hierzulande übliche Schlamperei der Bevölkerung, Schlamperei und Unzuverlässigkeit im Postbetriebe, mit mitfühlender Seele jeden Verdacht beschwichtigend voraussetzt. Bei aller jeglichem österreichischen Betriebe gewiss zuzubilligenden Flüchtigkeit, aber ist es für denjenigen, der die Manipulationen im Postdienste jemals zu beobachten in der Lage war, einleuchtend klar, dass ohne bösen Willen Unregelmäßigkeiten und Briefverluste beinahe ausgeschlossen sind. Wer, wie der Verfasser dieses Buches, nun schon durch Jahre Gelegenheit hatte, am eigenen Leibe zu erfahren, mit welcher unentwegten Konsequenz Zion ihm feindliche geistige Verbindungen schonungslos abzuschneiden weiß, der wird hier mit absoluter Gewissheit jenes unsichtbare Netz am eigenen Leibe verspüren und so doch endlich zu erfassen erlernen. Wer in die hier vorwaltenden Methoden Einblick gewinnen will, der lese im Anhang Flucht in die Öffentlichkeit 2 nach, wo selbst aus der unerschöpflich reichhaltigen Fülle von Zions Methoden einige wenige dargelegt werden. Für die psychagogische Meisterschaft im Handhaben der Postdrosselung spricht der Umstand, dass beileibe nicht nur ausgesprochen politisch gefärbte Briefschaften konfisziert werden, sondern auch jede Bejahung, die einem Feinde brieflich zuteil wird. Alles, was seine Beziehungen zur Außenwelt erweitern, was ihm neue Menschen freundlich harmloser Natur zuführen könnte, mit satanischer Konsequenz ihm vorenthalten wird. Und nun denke man sich solch ein Aufsichtsorgan, das Tag aus, Tag ein die Post eines Widersachers beaufsichtigt, und erwäge in seiner ganzen Tragweite, wie sehr ein derartiger Mensch geradezu das ganze seelische Leben seines Opfers in hüllenloser Nacktheit vor sich liegen sieht. Wie leicht er es haben mag, mit Hilfe etlicher Kollegen beeinflussende und vernichtende psychagogische Fäden auch zu allen jenen hinüberspinnen zu lassen, die mit dem unglückselig Eingekreisten irgend in Verbindung stehen. Wie er Feinde als falsche Freunde einschmuggeln und Freunde durch etliche alterprobte Intrigen und Zwischenträgereien in ungeahnte Feinde zu verwandeln, in der Lage ist. Und man wird die furchtbare Überlegenheit einer derartigen politischen Schaffrusse, als welche wir ja die geheime Schwindelbande wieder anzusprechen haben, in ihrer ganzen Tragweite begreifen lernen. Und jetzt vergegenwärtige man sich, was für eine Macht erst derjenige in Händen hält, der etwa behaglich in seinem Zimmer sitzend, Tag aus, Tag ein die telefonischen Gespräche, die ja heutigen Tags das gesamte private und öffentliche Leben fast der meisten Menschen wie ein anatomisches Präparat bloßlegen, zu spionieren in der Lage ist. Man wende sich nur an den erstbesten Fachmann in elektrotechnischen Angelegenheiten, und man wird mit Schaudern erfahren, wie spielend leicht der im Krieg täglich vorgenommene Anschluss an eine feindliche Telefonlinie hergestellt werden konnte. Und dann bedenke man, wie sehr Zion durch die ihm untertänige sozialistische Partei Mechaniker und Techniker des Staatstelefons jederzeit zur Verfügung hat, ohne dass diese unter dem Vorwande der Staatsgefährlichkeit des zu Beobachtenden herangezogen und automatisch ihre Pflicht erfüllend über die wahren Zusammenhänge im geringsten unterrichtet werden. So hat denn Zions Schafrusse, wenn sie zur Postspionage die geradezu jeden Tag und jede Stunde beherrschenden und vorausbestimmenden Telefongespräche behorchen kann, man kann es ohne Übertreibung sagen, das gesamte Dasein eines psychagogischen Verhandlungen auf den Operationstisch ihrer Vivisektion gelegten Patienten derart unter dem Messer, dass es ihr jederzeit gelingen kann, mit dem eingreifenden Schnitte Beziehungen, Vereinbarungen, Warnungen, Pläne, Aussichten und Hoffnungen ab- und durchzuschneiden, sodass das Leben eines derartigen Opfers wehr- und hilflos ihren Gegenmaßnahmen preisgegeben ist. Und geradezu verzweiflungsvoll wirkt die Gemütlichkeit, Harmlosigkeit und Zuversicht, mit der heute immer noch Menschen einer Zion nicht genehmen Denkweise sich dieses heimtückischsten aller Verkehrsmittel zu bedienen wagen. Mag es einer nach alledem noch bezweifeln, dass die geheim allgegenwärtig waltenden Mitglieder solch infernalischer Organisation sich mit berechtigter Siegeszuversicht für die heute unsichtbaren, aber bald allen sichtbar gewordenen Herren der ganzen Erde zu halten vollauf berechtigt sind? Wie sehr dies der Fall ist, wie sehr sie es sind, werden wir bei der nächsten Methode am besten zu erkennen vermögen.